Elftes Kapitel, gelesen von Schalkmar. Kalt und trübe war die Oktobernacht. Hastige Wolken krochen am Himmel entlang und der Wind brauste in den nackten Zweigen der Weiden. Abchiller schritt unermüdlich vorwärts und als die späte Herbstmorgendämmerung graute, hatte den halben Weg bereits zurückgelegt und konnte sich getrost etwas Ruhe gönnen. Er bog vom Wege ab, legte sich hinter einer großen Strohmiete, die ihn vor der Winde schützen sollte, auf den Boden, deckte sich den Mantel übers Gesicht und schlief ein. Der Tag war genauso wie die Nacht. Die kalte Sonne tauchte bald auf, bald verzog sie sich wieder hinter grauen Nebeln. Der Wind heulte und brauste wild, um sich dazwischen wieder einer zischenden Schlange gleich am Boden zu winden. Das Ende des Mantels, welcher der Diakon über seinen Kopf gezogen hatte, war längst vom Wind emporgerissen und flatterte hin und her. Und wenn die Sonne hinter den Wolken hervorschaute, fielen ihr grellen Strahlen gerade auf das Heldenantlitz Abchillers. Trotzdem erwachte er nicht. Es war schon ganz warm geworden und auf dem zerstampften Stoppelfeld, das Abchiller sich zur Lagerstatt gewählt hatte, zeigten sich die letzten verspäteten Bewohner des toten Kornfeldes. Über Abchillers Stiefel kroch ein harter, schwarzer Ohrwurm. Um seinen Bart entlang kletterte mühsam und zitternd eine frosterstarrte Hummel. Das arme Insekt, das in dem dichten Barte des Diakons einen warmen Unterschlupf gefunden hatte, fing bald an zu krabbeln und zu zappeln, wovon der Diakon erwachte. Er brustete laut, reckte sich, sprang auf, warf sein Bündel über die Schulter und schritt der Stadt zu. Als der Abend dämmerte, hatte er auch die übrig gebliebenen 35 Vers zurückgelegt und angesichts der Kreuze der städtischen Kirche setzte er sich an den Rand des Straßengrabens und beschloss, zum ersten Mal, seit er ausgewandert, etwas Speise zu sich zu nehmen. Die beiden Fladen holte er aus seiner Tasche, welche sie rund eine Woche beherbergt hatte, legte den einen auf den anderen und begann mit großem Appetit zu kauen. Aber die ganze Portion vermochte er doch nicht zu zwingen und steckte den Rest wieder in die Tasche, um zu der Stadt zu wandern. Nachdem er bei bekannten Seminaristen übernachtet hatte, ging er gleich früh am nächsten Morgen zum Adelsmarschall Turnow, ließ sich bei ihm melden und setzte sich auf eine Bank im Vorzimmer. Eine Stunde verging und noch eine. Niemand kümmerte sich um Abchiller. Mehrere Male schon hatte er den vorüberlaufenden Diener gefragt. Herr Haushofmeister, wann wird man mich denn aufrufen? Aber der Herr Haushofmeister würdigte den bäuerisch aussehenden Diakon in der Nankingkutte nicht einmal einer Antwort. Von der gestrigen Wanderung noch müde, wäre Abchiller fast eingeschlafen, doch besann er sich, dass es hier doch nicht recht schicklich sei. So beschloss er sich, lieber die Zeit durch Essen zu vertreiben, was ihm die von gestern übrig gebliebenen Stücke der Zwiebelfladen sehr gut ermöglichten. Kaum jedoch hatte er die Reste aus der Tasche seines Leibrocks herausgeholt und sich daran gemacht, den Staub von ihnen zu blasen, als er plötzlich zur Salzsäule erstarrte, dann emporsprang und wie von einem giftigen Insekt gestochen durch die vornehmen Gemächer des Hauses zu rasen begann. Zufälligerweise geriet er bald in das Arbeitszimmer des Adelsmarschalls und als er sich ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüber sah, brüllte er los. Ein heiligen Vater, wer an Gott glaubt, muss mir helfen. Sehen Sie doch, was mir für ein Unglück passiert ist. Was denn, was ist geschehen? Fragte Duganow erstaunt. Parvel Samjenowitsch, was habe ich gemacht? Ich böse mich. Jammerte Abchiller in wahnwitziger Verzweiflung. Hast du jemanden ermordet? Nein, ich kam zu Fuß zu mir gelaufen, da müssen wir einen guten Rat erteilen. Ich möchte dem Propst ein Denkmal setzen, für 200 Rubel. Nun und? Hat man dir das Geld gestohlen? Nein, das ist was Schlimmeres. Hast du es verloren? Nein. Ich hab's aufgegessen. Und voller Verzweiflung streckte Abchiller dem Adelsmarschall die untere Rinde des nicht ganz aufgegessenen Fladens entgegen, an der ein kleines Fettchen eines 100-Rubelscheins wie angebacken festklebte. Duganow berührte den Fetzen mit seinen feinen Fingernägeln, löste ihn von der Rinde und sah, dass unter dem ersten Stückchen Papier ein zweites von derselben Art noch fester klebte. Der Adelsmarschall konnte nicht anders, er musste lachen. »Sehen Sie, ganz aufgegessen«, wiederholte der Diakon und kaute vor Verlegenheit den Nagel seines Mittelfingers. Dann wandte er sich plötzlich um und sagte kurz: »Nun, also ich bitte um Entschuldigung, dass ich Sie gestört habe. Nun, leben Sie wohl.« Duganow aber zeigte sich hilfsbereit. »Nicht ganz verzweifeln, mein Lieber«, sagte er. »Das hat nichts zu bedeuten. Man wird mir in der Bank der Papiere schon einwechseln. Inzwischen gebe ich dir ein paar andere. Dann kannst du deinem Pfarrer Savelisch das Denkmal setzen. Ich habe ihn ja auch sehr lieb gehabt.« Damit reichte dem Diakon zwei neue 100-Rubelscheine und legte die angekauten Fetzen beiseite, um sie später in die Sammlung seiner Familienkuriositäten einzureihen. Diese Not war also behoben, aber eine neue nahte. Es galt, ein Denkmal auszusinnen, wie er Piller es wünschte, aber sich selbst nicht vorstellen konnte. Auch diese seine Sorge berichtete er dem Adelsmarschall. »Ich möchte, Pfarrer Savelisch«, meinte er, »dass das für mein Geld errichtete Denkmal möglichst groß und schön ist.« »So, lass doch eine Pyramide aus Granit aufrichten.« Duganow ließ sich aus dem Schrank eine Mappe reichen und nahm die Abbildung einer ägyptischen Pyramide heraus. »So, in dieser Art.« Der Gedanke sagte dem Diakon ungemein zu. Nur zweifelte er, ob er mit seinem Geld auskommen würde, worauf ihm Duganow erklärte, falls die 200 Rubel nicht reichen sollten, so wolle er, Duganow, aus Verehrung für den alten Dabrosso für den Überschuss eintreten. »Du aber«, sagte er, »sollst der Baumeister sein. Baue ganz, wie es dir gefällt und was du willst.« »Das ist«, fing er Piller in höchster Verlegenheit an, aber er kam nicht weiter, sondern machte nur eine tiefe Verbeugung bis zur Erde und fasste dann plötzlich Duganows Hand und küsste sie. Duganow war gerührt. Er nannte Piller einen braven Kerl und schlug ihm vor, bei ihm im Gartenhaus zu logieren. Ende des 11. Kapitels. Gelesen von Schalkmar.